Und das sind so bestimmte Theoreme, die im Moment also nur in der Richtung missbraucht werden. Die Traumatisierung durch die Shoah, das Ganze, die Verdrängung der Shoah und so wird im Moment einen ungeheuren Kunstreich zum Beispiel, nur zum Beispiel jetzt sehr gut auch vor Jahren schon aufgezeigten Wende vom Beschweigen zum Bequatschen zu einer Memorialkultur oder der Obhut der Bundesregierung, wie es heißt, wo also alles das in einer sakralisierten Form, auch von einem Systemtheoretiker, der neulich gestorben ist, einem sehr empfehlenswerten Buch, das Schaltungssyndrom von dem Schwanitz hier, sehr bekannt ist ein Bildungsbuch, kann man auch nur empfehlen, wie die Sakralisierungskultur der Bundesrepublik Deutschland da beschreibt und auch historisch in der Geschichte verfolgt an verschiedenen Stationen. Da geht es darum, irgendwie die Sache zu bewältigen oder sich zu nähern. Das Ähnliche gehorchen dem adonischen kategorischen Imperativ, dass Auschwitz und Ähnliches sich nicht wiederholen kann, sondern es geht darum, in dieser Sakralisierung der Shoah und der Konsequenzen daraus, ja, die ganze Sache stillzustellen und zu sagen, wenn Gott im Grunde in Auschwitz tot war, dann tritt an diese Stelle, ich sage mal ganz fertig, dann tritt an diese Stelle der Staat, sein Gewaltmonopol, das ist weltweit die einzige Instanz, die Gewalt haben darf, die Gewalt einsetzen darf. Wenn sich dann in Yad Vashem zum Beispiel Joschka Fischer hingestellt hat, neulich gesagt hat, deswegen, wegen der Shoah, deswegen werden wir, das ist dieses große Gewaltmonopol, die weltsouveränen Tendenzen, überall auf der Welt, mit Deutschland an der Spitze, ja, da sind wir schon Papst, die jede Regung von Intoleranz im Keim ersticken und unterdrücken. Deswegen. Und das ist eben dieses trotz Auschwitz, nicht trotz Auschwitz, sondern wegen Auschwitz genau, das wird so umgedreht, was im Moment von dieser Seite der Bourgeoisie läuft. Eng damit verbunden, das schildert der Brückner sehr gut, mit dem anderen, dem eigentlich herrschenden Pol, dem Hauptspektrum der Bourgeoisie, der deutschen Bourgeoisie, dem Reformnazitum. Also was wofür zum Beispiel Herzog und diese ganzen Karl-Schmidtianer stehen, ja. Dieser dezisionistische Flügel, der jetzt nicht näher zu schildern ist, dazu hätte ich bei einem abendfüllenden Vortrag so kurze Skizze eines, jetzt nicht von Brückner direkt, sondern so einem sehr guten Übersetzer von russischer Literatur, der selbst in der hohen Diplomatie in Moskau bei einer russischen Mutter zwischen dem Stalin-System und dem Nazi-System sozusagen Einblick hatte in diese herrschenden Kreise und nochmal kurz vor Augen führte, vor den 80er Jahren, und so eine autobiografische Skizze, Erinnerung, was Reformnazitum in der Bundesrepublik Deutschland bedeutet. Also, dass diese Nazis, die herrschende Elite, wie es so schön heißt, immer da war, immer dran war, dass sie nie irgendwie, kaum auch nur in die Kulissen zurückgetreten ist, und dass die das mit ihrem Chef gelogen können, was auch in der grauen Eminenz, Karl Schmidt von der Nazi-Elite und derselben Elite dann in der als BRD-Elite, sozusagen immer dran war, immer den Kurs bestimmt hat. Und das nun auch mit dem, was ich jetzt kurz als Behelfsform Rätselbursch, was ich genannt habe, auch sich verschränkt. Das schildert also Brückner sehr gut. Und dieser, den ich dann noch kurz was vorlesen würde, was Reformnazitum genau bedeutet, ja, also Leute, die selbst keine Nazis mehr waren, aber die von denen praktisch gebrütet und gezüchtet worden sind und immer gleich auch die Schaltpositionen der BRD, des BRD-Apparats, Herrschaftsapparats besetzt haben. Und diese Verschränkung innerhalb der Bourgeoisie, die nur vage und schlecht greifbar, so weil sie auch nicht geforscht, wird ja auch nicht geforscht, wir wissen ja weder, dass die Bourgeoisie mehr herrscht eigentlich, was ist Klassen, es wird ja keine Klassenanalyse getrieben, so, höchstens soziologische Schichtenbeschreibungen. Und wir wissen auch nicht, wie die Transformation ist, das weitere Stichwort von Brückner, anknüpfend an Anjoli, mit dem er auch die RAF sozusagen Strategie und das Strategeme und die Meinung hart kritisiert, ja, diese Transformation der Demokratie, wie Anjoli das genannt hat, das Buch ist, glaube ich, auch mit Brückner zusammen rausgegeben, aber der Brückner-Beitrag relativ schwach. Ich war ja, aber das damals, das erste ist damals sehr aussehenderig, wie Sie das rauskam. Wie also diese Transformation der Demokratie eine, er sagt dann schleichend oder eine aushöhlende Regression als Progression dieses demokratischen Systems unter deutschen Zuständen ist.